kommst jetzt achtmal am Tag, als wärst du Nymphomanin. Du denkst, es wäre ernst mit mir, doch bei mir ist Karin. Ja, mein Herz hat die Grenze wie die Länder dieser Welt. Ich steh mich auf die Frau, die fickt und die Männer wieder kennt. Dabei geht's mir nur um das Seine. Ihr wollt es nicht glauben, das checkt fast keine. Es warten an die 100 auf den Heider Zandplag, wo in Becken voll drehen werden vom Freibad verklagt. Auch deine Tochter ist verrückt nach mir. Sie sagt, ich bin bestimmt mein Glück mit ihr. Und meint, sie ist perfekt, in sie kann man sich nur verlieben. Was ich brauch, sie höchstens, um die Möbel zu verschieben. Sie soll die Wäsche machen, Essen kochen, abwaschen. Das ist kein Baum von mir, nein, das sind Tatsachen. Licht auf den mir parken, sieht zum Anbeißen aus wie ein Köder auf dem Haken. Ich bin kein Fisch, doch wenn man mich dann riecht, hier nach Fischmarkt. Wünsch mir zum Geburtstag ne Frau, die kein Gesicht hat, kein Kopf dafür denkt, denn das ist nutzlos. Ich bin so kreativ, mein Heim ist ein Kunsthof. Wurz bloß, nack ich bis zum Fuß, jetzt ist Schluss. Ich bring dich nachts noch zum Bus, denn Sex ist was schön, nur mit dir wird es schon langweilig. Ich wechsel Form wie Kleingeld, doch bei der Hand bleib ich. Du bist nicht witwer, nur weil ich deine Frau bis zum siebten Himmel ficke. Sieh darauf, das Licht erblickte und dein Lebenssinn entwickelte. Ich bin kein Arzt, nur weil ich Frauen schöne Augen mach. Wenn ich sag, ich liebe dich, dann ist das nicht sehr glaubhaft. Ich kenne keine Liebe, bin ich sehr einfühlsam. Denn ich bin kalt, mein Kinderzimmer war ein Kühlschrank. Liebe ist besonders und das weißt du hoffentlich auch. Ich schau in den Himmel rauf, fühle Schmetterlinge in